Willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an, dass unser beider Denken niemand erraten kann. Die Liebe muss bei beiden allzeit verschwiegen sein, drum schließt die größten Freuden behutsam sei und schweige und traue keiner Wand. Lieb ihnen mich und sei dich außen unbekannt. Kein Argwohn musst du geben, Verstellung nötig ist. Genug, dass du mein Leben dir treu versichert bist. Begehre keine Blicke von meiner Liebe nicht. Der Neid hat viele Stricke auf unser Tun gericht. Du musst die Brust verschließen, halt deinen sein, zu frei sein, sich ergeben.